In the year 2001, SWGT is back with a new authentic misconstruction. Again, time to transform ultimate charges into a new majestic monster appearance. SWGT presents Charges 49. We'll be right back.

Come on. This man is ready to approach you. Back aside. Take one of these pills. You're fine. Dance with you. beyond time. In the year 2001, SWGT is back with a new authentic misconstruction. Again, time to transform ultimate charges into a new fantastic non-stop areas. SWGT presents Charges Going High. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I bought. The clothes I'm wearing. Rockin' trotzdem sind wir. Wir sind ja so schön, viel zu bescheiden, es sind ja schön. Trotzdem kann uns immer noch nicht jeder leiden. Wir sind ja so schön, wir sind ja so schön, viel zu bescheiden, es sind ja schön. Dass wir irgendwann die Sieger sind, lässt sich nicht vermeiden. Schlaf ich, wir sehen uns nie bei Tageslicht, selten bei Nacht, das ist der Job. Job mich so ausfüllt, hätte ich selber nie gedacht. Stattdessen sitze ich hier und schnack die Nacken her. Wünschst du mir eine gute Nacht, sag ich nur danke sehr, denn du bist weit weg. Mach jetzt bitte keinen Stress, ich weiß jetzt. Ja, man hätte sowieso hier keinen Zweck. Immer wenn du mich reinlässt, bin ich hier und du bist weit weg. Ich zweifle, ob sich das Gerede lohnt. Am Telefon rede schon, rede schon. Also ich pack jetzt meine Sachen und werde dich alleine lassen. Hier ein bisschen Ruhm und da ein bisschen Scheine machen. Muss dafür in Praxe gehen, wie Truckfahrer. Ich mal dir zum Abschied einen Gruß mit Wachsmaler auf dem Badezimmerspiegel. Du musst jetzt für die Kinder sorgen und die Heizung auf 5 drehen an kalten Wintermorgen. Ich werd dich im Nightliner, lass das Licht brennen und kann dann nicht pennen, wenn ich an dein Gesicht denk. Doch wenn ich auf die Bühne, wo soll ich sonst hin? Gehör nicht zu den Typen, die mit 20 vom Balkon springen. Ruf mich nach der Show an, frag wie war's, rede schon, alles klar. Sag den Kindern, Papa ist am Telefon. Bei mir dreht sich alles wie auf einer Carrera-Bahn. Wenn ich wieder da bin, lass uns nach Formentera fahren. Der ganze Werbekram muss erstmal verdaut werden. Fehlt dann die Entspannung, kriegt man höchstens Bauchschmerzen. Ich zweifle, ob sich das Gerede lohnt. Am Telefon rede schon, rede schon. Immer wenn du mich allein lässt, bin ich hier und du bist weit weg. Ich weiß nicht, ob sich das Gerede lohnt. Am Telefon sag ich schon, rede schon, rede schon. We'll be right back. and that you're one in a million. I give you all my time, and that you're worth more than anything that I could ever buy. If I could, I would give you my life. So tell me if there's something that you want, I got it right here. If there's something that you ask, I got it right here. If there's something that you see, that you like, that you feel, that you might need, I got it right here. And if there's ever something bugging you or troubling you, then I'll be right there hugging you and snuggling you until the trouble is through. Cause baby girl, we were meant to be one team, you and me. I can see nobody filling me with life like you, and nobody who could be my wife like you, and nobody. I just wanna rise with you, the sky's so blue. No, no. Straight in the sun. Knall.

stehst vor mir und du willst gehen. Sag warum, denn ich kann's nicht verstehen. Ich weiß genau, ich war nicht hier, als du mich so gebraucht hast bei dir. Doch wenn du gehen musst, dann musst du gehen. Ich werd dir fehlen, das wirst du schon sehen. Pack die Koffer und zieh Leine. Pack mein Herz und reiß es raus. Pack die Koffer und zieh Leine. Warum ist jetzt alles aus? Du kannst labern, ich kann heulen. Du kannst weinen, ich kann schreien. Pack die Koffer und dann lass mich nicht allein. The velvet soon turns raggedy. The sky turns pale. And our illusions end up in the summer sail. Did you hear me scream? Hear me scream?